Warum sagt die Kirche, dass wir wenigstens einmal im Jahr beichten sollen, um uns ihren Wunsch wissen zu lassen, dass wir öfters zu den heiligen Sakramenten gehen sollen? Ja. Wenigstens einmal im Jahr muss man beichten. Ja. Öfter Empfang der heiligen Beichte ist natürlich sehr nützlich und auch wichtig, wenn man sich im Gnadenstand erhalten will und im geistlichen Leben fortschreiten will. Die nächste Frage ist ja,